jeder kalt. Der Bananenfresser, Nigger auch genannt. Und wenn er kein Asyl bekommt, sucht er sich deutsche Frau. Am besten von der BDS, der dumme rote Sau. Scheiße, Fliege, Kopf und Lippen im Gesicht.